Er ging an Deck, wo er sich zu Mr. Stock und Lump gesellte. Die drei Männer trugen ihre Südwester, gingen gebückt und klammerten sich an die niedrigen Handläufe, um nicht über Bord gespült zu werden. Sie zurrten überall Geräte fest und holten alle Leinen dicht. Die schlimme Schwester stand in der Kombüse und bereitete einen starken Kaffee zu. Die Kanne hielt sie krampfhaft in der Hand, weil das Schiff so im Sturm kränkte, dass es keinen waagerechten Platz mehr gab. »Ankertrosse los!« schrie Lump, als ein lauter Knall erklang und die Trosse wie eine gerissene Bogensaite durch die Luft schnellte. Die Ariel ächzte in allen Verbänden, fiel nach Backbord ab und trieb auf das mörderische Ufer zu. »Setz die Klüver!« schrie der Kapitän und war schon auf dem Weg zum Niedergang. »Halten Sie durch, Mr. Stock! Ich schicke Ihnen eine Crew rauf!« Mit diesem Ruf in den Wind stieß der Kapitän seine Kammertür auf. Er klappte eine Truhe auf, wühlte darin herum und zog eine alte Keksdose heraus, deren Inhalt er auf den Tisch stülpte. Er griff nach der größten Nadel, die er erwischen konnte, und schwankte zu seiner Koje, wo die Spielzeugtiere noch aufgereiht saßen, um den Geschichten zu lauschen. Der Kapitän griff zu dem, was ihm am nächsten saß. Es war ein Affe. Er hielt ihn einen Augenblick in der Hand, holte tief Luft und stieß ihm die Nadel tief in den Schädel. »Jippie!« kreischte der Affe und sprang fast quer durch die Kajüte. Der Kapitän griff zum nächsten Tier, zu dem ausgestopften Huhn. Er stach ihm die Nadel in den Kopf. Es kackerte, flatterte dann zu Boden und schaute sich um. Der Kapitän griff zum nächsten Affen. »Ich bin der Kapitän«, rief er über seine Schulter. »Rasch an Deck, wir treiben! Setzt Segel, Burschen, beeilt euch! Schnell, schnell!« Der Affe war im Nu an der Tür und draußen. Das Huhn hinter ihm her und im nächsten Augenblick der zweite Affe. Die Tür stöhnte in den Angeln und der erste Maat überschrie den Sturm, als die Tiere auftauchten und ihre Befehle erwarteten. »Hiss Topsegel, brass die Rahn!« Und die Tiere quollen nur so aus der Kapitänskajüte heraus. »Ich bin der Käpt'n«, rief er jedes Mal, wenn er einem in den Kopf stach. »Den Niedergang hinauf, Burschen, gehorcht dem Maat, wir treiben!« »Alle Mann in die Wanten«, rief der Maat, »übernimm das Steuerlump, alle Segel gesetzt, hart an Lehlump, ihr Katzen, haltet das Segel back!« Das muss man sich vorstellen. Die Ariel in den Händen des wütenden Sturmes wurde fachgerecht von 15 Spielzeugtieren gesegelt. 15 Mann, glänzend ausgebildet und pflichtbegierig, hoppelten und sprangen aus der Kapitänskajüte und tangelten sich an den Handläufen nach oben. Schaut sie euch an, wie sie in der Takelage und an den Segeln arbeiten, wie sie mit Pfoten und Klauen zupacken und sich festklammern und in Sturm und Regen die Segel losmachen und die Leinen belegen. Nun lag die Ariel richtig im Wasser. Lump spürte den Ruderdruck in der Hand. Morgenfrühe. Die Aufregung war vorbei. Der Sturm tobte weit nördlich von der Ariel. Die neue Mannschaft hatte sich erstklassig bewährt. Sie richteten sich jetzt auf dem Schiff ein, ganz vergnügt. Sie redeten über das bestandene Abenteuer sehr froh und fachmännisch, allesamt gute Schiffskameraden. Während der Nacht waren sie beträchtlich gewachsen, denn Arbeit streckt einem die Knochen. Die Heuschrecke blieb der Ariel den ganzen Tag auf den Fersen, aber in weiter Entfernung. Am späten Nachmittag kam sie näher. Der Kapitän betrachtete sie durch sein Fernrohr. »Ein Handelsschiff«, sagte er zum ersten Mal. »Nur, vielleicht, aber wir sind immer noch auf den Handelsstraßen. Sie kann wirklich nichts anderes sein, nur ein Handelsschiff.« »Ei, Käpt'n, aber der Wind steht gut und sie könnte uns überholen, wenn sie wollte.« »Ein Handelsschiff denkt nur ans Geschäft. Sie brauchte nur genug Segel zu setzen und schon würde sie an uns vorbeirauschen.« »Das stimmt.« Der Kapitän reichte seinem ersten Mat das Glas. »Was würden Sie von ihr halten?« »Ich denke, das ist eine Verfolgung«, antwortete der Mat, nachdem er durch das Glas gespäht hatte. »Sie zeigt keine Flagge und sie liegt hoch im Wasser. Ich würde sagen, das ist kein Handelsschiff. Mit der alten Mannschaft hat sich das Gerücht verbreitet, dass wir auf der Suche nach einem Goldschatz unterwegs sind. Ich würde sagen, das ist eine Verfolgung. Der Kapitän nahm das Glas zurück und blickte in den Himmel. Ich stimme Ihnen zu, Matt. Noch eine Stunde und die Sonne geht unter. Halten Sie unbedingt diesen Kurs, damit die Heuschrecke drauf bleibt. Dann alle Lichter löschen. Heute Nacht soll keiner an Deck eine Pfeife rauchen. Es ist Neumond, wir haben also Glück. Wenn es dunkel ist, ändern wir den Kurs und sind das Schiff los, was für eines es sein mag. Ei, Captain. Sie beobachteten das fremde Schiff, das immer näher kam, noch ein paar Minuten. Sie könnte uns jetzt schon überholen, Captain, und in der Nacht überfallen. Vielleicht ist das Ihr Plan. Ei, Mr. Stock. Sagen Sie Lump, er soll in der Waffenkammer die Entermesser verteilen. Die ganze Crew soll bewaffnet werden. Ich lege den neuen Kurs fest. Ei, Captain. Damit trennten sich die Männer. Als er unten war, nahm der Kapitän Annie aus dem Spind und lehnte sie in einen Stuhl. Das ist ein schönes Schlafzimmer, nicht wahr, Schwester? Alles aus Mahagoni mit Messingbeschlägen. Er lächelte sie an und begann an der Karte zu arbeiten. Schwester, wir haben Ärger. Wahrscheinlich Seeräuber. Sie wissen, dass wir hinter einem Goldschatz her sind. Und wenn sie uns entern, ist es nur gut, dass du noch nicht wieder zu dir gekommen bist. Das Puppendasein könnte dir in diesem Fall das Leben retten. Und da wir schon darüber sprechen, Schwester, du bist wunderbar geduldig gewesen. Es gibt nämlich einen Grund, warum ich dich nicht schon mit den anderen Puppen lebendig gemacht habe, obwohl wir doch jetzt auf hoher See sind und fern von den Behörden. Es ist aber ein wichtiger Grund, und er wird dich zur Heldin unserer ganzen Reise machen. Sieh mal, Schwester, der Goldschatz ruht auf dem Meeresgrund, wie auf dieser Karte steht. Kapitän Kutte mit Mann und Maus. Das bedeutet, wir müssen das Schiff von Kutte finden, das ganz mit Gold gefüllt dort unten liegt. Wie aber können wir das schaffen? Das ist nämlich die Frage. Und du bist die ganze Antwort darauf. Also werde ich dir jetzt sagen, wie ich mir das gedacht habe. Wenn wir an diesen Ort kommen und du immer noch eine Puppe bist, dann trennen wir dir die Augen ab, stecken sie in eine Flasche und lassen sie über Bord, ganz nach unten sinken. Dann kannst du dich umschauen und nach dem Schiff suchen. In diesem Augenblick tauchte der erste Mate in der Tür auf. Entschuldigen Sie mich, Captain, Madame. Und dann meldete er, alle Lampen gelöscht auf dem Schiff. Ausgezeichnet. Die Ariel hatte während der Nacht 5-mal den Kurs gewechselt. Am Morgen stand die Heuschrecke am Horizont. Der Kapitän stand mit Mr. Stock und Lump auf dem Achterdeck. »Wir müssen ein Licht gezeigt haben«, sagte der erste Mat. »Eine andere Erklärung gibt es gar nicht, Captain. Irgendein Licht, das wir noch löschen müssen.« »Ei«, sagte Lump, »er wird vom Licht in die Finsternis getrieben werden und vom Erdboden verstoßen werden.« Hiob 18,5. Der Kapitän nickte zu beiden Kommentaren. Ihr habt recht. Kurs auf die Vulkaninsel, Mr. Stock. Wenn Sie einem Licht folgen, dann werden Sie heute Nacht kein Fitzelchen zu sehen kriegen. Selbst die tapferen Herzen der Hunde an der Schiffskanone bebten beim Anblick der Seeräuber. Aber der Kapitän ließ sich durch nichts erschüttern. Er stand fest und ruhig da und betrachtete ein Gesicht nach dem anderen. Dann zuckte er zusammen, packte sein Fernrohr fester, um ein möglichst klares Bild zu bekommen, und reichte das Instrument nach einem Augenblick seinem ersten Mat. »Das ist Goldnase«, sagte der Kapitän. »Sie finden ihn an dieser vordersten Kanone.« »Ei, das ist also die Seeräuber Goldnase, oder eben ein anderer, der mit dem Gesicht in den Senftopf geraten ist.« Mr. Stock richtete das Teleskop auf den Mann und gab es dann an Lump weiter. »Das ist der Captain, ei. Nur der Nachfolger vom blutgierigen Kapitän Kutte in seinem verfluchten Gewerbe räubert jetzt in Kuttes Gewässern und will uns Kuttes Schatz abjagen. Ein Schurke mit einem Schmierbauch, das ist er wahrhaftig. Ich muss ihn schon irgendwo gesehen haben. Es fällt mir im Augenblick nur nicht ein. Anni, nun alleine gelassen, dachte langsam über alles nach, was sie gehört hatte. Sie kam zu dem Schluss, dass sie mit dem Kapitän reden müsste, so wie sie widersprechen konnte. Aber das lag in weiter Zukunft. Jetzt schien die Sonne und wärmte sie, und das Schiff schaukelte so friedlich wie eine Wiege. Aber ihr lieber Bruder, der Kapitän, würde den Goldschatz finden. Sie würden wieder Land unter den Füßen haben, und irgendwie würde sich alles zum Guten wenden. Puppen sind immer von solchen optimistischen und heiteren Meinungen erfüllt. In der Frühe erscholl der Ruf des Eichhörnchens: Land in Sicht! Land in Sicht! Der starke und stetige Wind, der tagelang geweht hatte, ließ nun die Ariel im Stich. Ihre Segel hingen schlaff und am Spätnachmittag bewegte kein Windhauch das Schiff. Die Ariel konnte also nicht damit rechnen, die Vulkaninsel noch am selben Nachmittag zu erreichen. Als die Nacht herniedersank, beschloss der Kapitän, in sicherer Entfernung von der Insel liegen zu bleiben, aus Vorsicht vor unbekannten Felsen und Riffen. Der Kapitän hielt die Schatzkarte in der Hand und verglich sie immer wieder mit dem Ufer. Er lenkte Mr. Stocks Aufmerksamkeit auf das Kreuz, das auf der Karte gezeichnet war, und auf die Worte, die direkt darunter standen. Kapitän Kutte mit Mann und Maus. Die Ariel befand sich jetzt ungefähr an der Stelle, die durch das Kreuz markiert war. Etwa 100 Meter weiter entfernt ragte ein mächtiger Felsblock aus dem Wasser, von der Größe eines Herrenhauses, oben abgerundet, der eine große Kolonie von Möwen und anderen Seevögeln beherbergte, die ihn umschwirrten. Sie stiegen auf und ließen sich wie ein Stein wieder fallen, ruhelos kämpften um einen neuen Platz, während ihre krächzenden Schreie zum Schiff herüberwehten. Während sich der erste Mat seinen Aufgaben widmete, eilte der Kapitän in seine Kammer und setzte Anni auf den Tisch. »Also, Schwester, jetzt musst du ganz ruhig bleiben und mir vertrauen«, sagte er, während er in einer Schublade herumkramte und verschiedene Kleidungsstücke auf den Boden der Kajüte warf. »Aha, hier ist sie schon. Siehst du, Schwester, dies ist die Flasche, in der die Schatzkarte gesteckt hat.« Er hielt die grüne Flasche in die Höhe, damit sie Anni sehen konnte. Dann griff er nach einem Knäuel dünner Leine und setzte sich hin. Er redete ununterbrochen, während er ein festes Netz für die Flasche knüpfte. »Ich habe genug Leine hier, Schwester, denn wir wissen ja nicht, wie tief du runter musst. Und wir wollen es nicht riskieren, dass die Flasche abgeht. Da brauchst du gar keine Angst zu haben. Das wird hervorragend funktionieren und dir ist das alles zu verdanken. Wenn dir mein Ohr nicht auf den Fußboden gefallen wäre damals in St. Annen, dann hätte ich gar nicht draufkommen können.« »Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie ich mit diesem Ohr die Maus hab rascheln hören? Mit deinen Augen wird es genauso sein. Da bin ich fest überzeugt. Mit den Augen in der Flasche wirst du sehen können und da du selber bei mir bist, wirst du mir sagen können, wenn du den Goldschatz siehst.« Der Kapitän zog seine Knoten fest, machte das Netz fertig und ließ die Flasche probeweise darin tanzen. »Wir werden die Flasche mit Wasser füllen, damit sie sinkt, Schwester. Was du da unten auf dem Grund zu sehen kriegst, wird also etwas wässrig sein. Aber Gold glänzt, egal wie lange es im Wasser liegt. Und ein versunkenes Schiff kann man nicht übersehen. Mit all seinen Spanten und Planken sieht es aus wie ein riesiges Fischskelett. Das wirst du also sehen, wenn wir Glück haben. Und das ist zumindest der Plan, Schwester. Und dann müssen wir uns überlegen, wie man am besten hinuntertaucht und es heraufbringt.« Der Kapitän lächelte Anni an und holte einen Krug Wasser. Er füllte die Flasche und legte den Korken daneben. Dann zog er seinen Degen und umschloss Annis Kopf mit beiden Händen. »Jetzt ist es soweit, Schwester. Erst trenne ich dir die Augen ab und dann steche ich dich mit dieser Nadel in den Kopf. Dann kommst du wieder zu dir, noch schwach, aber du wirst sprechen können. Oh ja, immer noch eine Puppe, aber gar nicht mehr lang, dann bist du wieder ein richtiger Mensch. Bis dahin werden wir dir die Augen natürlich wieder angenäht haben, sonst hättest du ja gar keine. Doch das eilt nicht. Die Tiere haben sich sehr rasch verwandelt, fast auf der Stelle. Aber bei Menschen dauert es länger. Der Kapitän trennte mit der Degenspitze die beiden Knöpfe ab und rollte sie in seiner Hand. Dann nahm er ein blaues Auge nach dem anderen aus der Handfläche und ließ es in die Flasche fallen. Sie sanken zu Boden. Danach griff er zur Nadel, setzte die Spitze an Annis Schläfe, stach rasch zu und zog die Nadel wieder heraus. Anni stieß einen Schmerzensschrei aus und dann sprach sie. »Kapitän, ich bin wieder da. Ich kann fühlen. Ich kann reden.« Der Kapitän umarmte sie und nach ein paar Minuten klang die Aufregung über die Wiedervereinigung ab. Er setzte den Korken auf den Flaschenhals und drückte ihn hinein. Und dann hielt er die Flasche dicht vor sein Gesicht. »Das ist doch merkwürdig, Kapitän«, sagte Anni. »Da bist du, mein lieber Bruder, und da bin ich in deinen Armen. Ich kann sogar meinen Mund sprechen sehen. Das ist wirklich merkwürdig.« »Du wirst dich daran gewöhnen, Schwester. Gedanken wandern manchmal auch meilenweit, kommen aber doch immer wieder heim. Was sind also ein paar Meter Entfernung für deine Augen in einer Flasche?« Wir müssen jetzt hinauf auf Deck und dort unsere Arbeit erledigen. Wir müssen den Goldschatz finden. Der erste Mat hatte die Besatzung unterdessen davon unterrichtet, was der Kapitän vorhatte. So standen die Tiere neugierig herum und warteten darauf, dass das Unternehmen startete. Die Hunde an den Riemen pulten das Boot geschickt um den Vogelfelsen. Der Kapitän zog die Flasche über den Meeresgrund. Er trug Anni auf dem einen Arm und ließ die Leine durch seine Hände laufen, wobei er die Flasche mit dem Fingerspitzengefühl eines Anglers über den Boden führte. Anni berichtete ihm ununterbrochen, was sie sah. »Hier unten ist es überall ganz flach, Kapitän, und es ist finster, wenn man durch diese grüne Flasche gucken muss. Vielleicht wäre ein Marmeladenglas besser gewesen. Da, das war ein großer Fisch. Er schwamm einfach vorbei und hat mich angeglotzt. Da schwimmt er weiter. Oh, da liegt ein Felsbrocken vor uns. Ups, gut, da sind wir drüber gesprungen. Und jetzt, ach, ist das schön. Eine ganze Wolke von Silberfischen. Sie sind überall um mich herum, wie hunderte von winzigen Spiegeln. Da treiben sie weg. Meine Augen kullern ziemlich herum, Kapitän, und ich kann nicht immer dorthin sehen, wohin ich gucken will. Jetzt ist so etwas wie ein hellgrüner Himmel über mir. Dieser dunkle Schatten muss das Boot sein, in dem ich sitze. Du meine Güte, das klingt wirklich komisch, wenn man das sagt. Die Flasche tanzte und drehte sich in der Strömung und Annis Augen kullerten hin und her. Und dann erscholl der Ruf, um dessentwillen Menschen sich den Leib zerschunden und ihre Seele verkauft haben. »Gold«, rief Anni, »Gold! Da liegt der Schatzkapitän! Ich hab ihn gefunden!« »Wo, Anni, wo?« schrie der Kapitän. »Soll ich mir Leine lassen? Bist du genau darüber? Ist es das Schiff, Anni?« »Oh nein, es ist wieder weg, Kapitän.« »Wo war es denn? Oben oder unten? Ich werde ganz schwindelig. Meine Augen taumeln so hin und her. Das verwirrt mich so schrecklich. Aber da war was Goldenes, Kapitän. Ich glaube, es war über mir. Ja, das Licht war noch drüber.« »Ach, Anni, das wird ein Fisch gewesen sein.« »Nein, Kapitän, kein Fisch. Es war wirklich das Gold. Ich konnte es blitzen sehen. Aber jetzt schaue ich wieder nach unten.« »Oh, da ist ein tiefer Spalt im Meeresboden. Halt mich fest, Kapitän. Lass mich nicht hineinfallen. Ich bin genau über einer tiefen Schlucht.« »Haltet hier«, befahl der Kapitän den Hunden. »Und jetzt ein Stück zurück. Wir sind dicht an was dran, Kameraden. Anni, sag mir das von dem Gold nochmal. Aber es musste nichts mehr erzählt werden. Denn genau in diesem Augenblick schoben sich zwei Hände über den Bug des Beiboots. Zwei goldene Hände. Jeder Finger mit goldenen Ringen besteckt. Jeder Ring mit funkelnden Edelsteinen besetzt. Mit Rubinen, Saphiren, Diamanten, Smaragden. Die Hunde stießen einen Schreckensschrei aus. Dem Kapitän klappte der Mund auf. Als nächstes konnte man die goldene Krone auf einem goldenen Haupte sehen. Dann goldene Arme mit goldenen Armbändern, goldene Muskeln und goldene Schultern. Und dann hatte sich der ganze Mann aus dem Meer gehoben und ins Boot geschwungen. Er saß auf dem Vorsteven, holte mit tiefen, keuchenden Atemzügen Luft und starrte die beiden Hunde auf der Ruderbank in hellem Entsetzen an. An Bord der Ariel standen alle Tiere stumm vor Staunen an der Reling. Der schlimmen Schwester hat es ebenfalls die Sprache verschlagen und sie stand nur schweigend und mit offenem Munde da. Er war ein Mann in den mittleren Lebensjahren, ein Mann aus Fleisch und Blut, das war unverkennbar, mit goldenem Haar und einem goldenen Bart. Seine Haut war von der Sonne golden gebrannt. Die Sonnenstrahlen funkelten auf seinen goldenen Ringen und Armbändern, den goldenen Ketten und dem goldenen Gürtel, den er um seine Hüfte hatte. Und wegen dieses ersten Eindrucks, als er sich so goldfunkelnd aus dem Meer gehoben und sie alle mit seinem Glanz geblendet hatte, nannten ihn die Tiere den goldenen Mann, wenn sie miteinander über ihn redeten. Außer dem Gold war er nur mit einer kurzen, losen Hose bekleidet, die offenbar aus einem alten Stück Segeltuch genäht war. Er blickte jetzt den Kapitän an, schätzte ihn ab mit unverhohlenem Misstrauen. Schließlich blickte der goldene Mann zur Ariel hinüber und auf die Tiere, die sich an der Reling drängelten und ihn mit der gleichen Verblüffung anschauten. Schließlich klopfte er sich gegen den Schädel, um das Wasser aus den Ohren zu bekommen, und als ob ihn das gleichzeitig aus der Erstarrung gelöst hätte, begann er zu reden. Also wirklich, Gott steh mir bei. 10 Jahre bin ich hier allein auf dieser Insel gewesen. Und ich will dir sagen, Kamerad, begann er, wobei er über die Köpfe der Hunde hinweg direkt den Kapitän ansprach. Ich will dir ganz ehrlich sagen, Kamerad, diese Einsamkeit muss irgendwie meine Fantasie beflügelt haben. Der goldene Mann schaute zum Schiff und auf die Hunde und wandte sich dann wieder an den Kapitän. Sie sind der Kapitän von diesem Schiff, nicht wahr? Dann muss ich Sie gleich um Entschuldigung bitten, denn ich muss Ihnen gestehen, dass mir unsere Kameraden hier an den Riemen wie Hunde vorkommen. Und dass die Jungs dort an der Reling mir eher die Besatzung eines Bauernhofes zu sein scheinen. Das soll keine Beleidigung sein, wirklich nichts, setzte er rasch hinzu und hob die Hand. Das liegt sicher an mir, vielleicht ein Delirium wegen meiner langen Einsamkeit. Aber selbst wenn das so wäre, und die da an den Riemen sind ja echte Hunde, ich würde sofort mit euch segeln, um diesen Ort verlassen zu können. Und bezahlen kann ich die Passage auch. 10 Jahre, Kapitän. 10 lange Jahre bin ich auf dieser Insel schiffbrüchig gewesen. Während der goldene Mann weitersprach, streifte und hakte er alle Ringe und Armbänder und den goldenen Gürtel ab. Jeden Teil des Goldschmuckes, mit dem er sich behängt hatte, bis auf die goldenen Ohrringe. Dann sind Sie einer von Kuttes Männern? Und Sie haben die Flaschenpost mit der Karte losgeschickt? So ist es, Herr Kapitän, der berüchtigte und blutgierige Kutte. Und ich bin sein Segelmacher gewesen. Auf den ersten Blick habe ich euch heute früh für Piraten gehalten. Darum habe ich mich so mit Gold geschmückt. Ich habe mir nämlich gedacht, dann würden Sie mir nicht gleich den Kopf abschlagen, sondern Sie würden erst rauskriegen wollen, ob ich noch mehr versteckt hätte. Dann haben Sie Kuttes Schatz gerettet? Fragte der Kapitän. Sie haben ihn selber herausgeholt? Nicht alles. 10 Jahre lang bin ich hier draußen herumgeschwommen, hab mal dieses, mal jenes mitgenommen. Nehmen Sie nur alles und nehmen Sie mich mit. Ich kann an Deck schlafen und ich brauche nur Wasser und Brot. Ich will nur zurück in die wirkliche Welt. Denn ich habe Familienangelegenheiten zu erledigen, die schon lange fällig waren. Nachdem das alles aus dem goldenen Mann herausgesprudelt war, erwartete er jetzt ruhig und friedlich die Meinung des Kapitäns zu seinem Fall. Der Kapitän wandte sich jedoch an Annie. »Hast du das gehört, Schwester? Er ist einer von Kuttes Leuten. Er sagt, dass es dort unten kein Gold mehr gibt. Ich hol dich deshalb ein.« Dann deutete der Kapitän mit einem Blick auf den ehemaligen Seeräuber auf die Puppe. »Ach, Sie müssen wissen, dass dies meine Schwester ist. Im Augenblick eine Puppe, wie Sie sicher sehen. Ihre Augen sind unten in der Flasche und halten Ausschau nach dem Goldschatz. Aber da es ja so scheint, dass wir ihn gefunden haben, hole ich sie wieder herauf.« Dann nahm er Annie von seinem Arm, um besser nach der Leine greifen zu können. Dabei glitt ihm die Leine aus den Fingern. Der Kapitän griff mit der freien Hand nach ihr, verfehlte sie, tastete herum und als er sie glücklich wieder erwischt hatte, spürte er am anderen Ende einen Stoß. Und dann wurde sie leicht in seiner Hand. Im gleichen Augenblick schrie Annie auf. »Kapitän, die Flasche ist auf einen Felsen gefallen. Sie ist zerbrochen. Meine Augen liegen im Sand, Kapitän, und um mich herum Flaschenscherben. Da ist wieder dieser große Fischkapitän und starrt mich an. O Kapitän, und ich bin dicht am Rand dieses bodenlosen Abgrundes.« Der goldene Mann setzte Hand und Fuß auf den Bootsrand, holte tief Luft, nickte dem Kapitän zu und machte einen Kopfsprung in das aufspritzende Wasser. Er ließ sich sinken, hielt die Augen offen und kämpfte sich tiefer. In etwa 3 Faden Tiefe stieß er auf eine Strömung, eine Schicht aus Kälte, die an ihm zerrte und doppelte Kraft erforderte, um direkt unter dem Boot zu bleiben. Er wandte den Kopf, um nach oben zu schauen. Er konnte den dunklen Umriss des Bootes erkennen, als ob es in einem hellblauen Himmel schwämme. Dann war sein Gesicht direkt über den Glasresten. In ihrer Mitte lagen Annies Augen und schauten geradewegs zu ihm empor. Der goldene Mann streckte die Hand aus, um sie zu ergreifen, und erwiderte Annies Blick. Oben spürte der Kapitän einen Zug am Tau. Einen Augenblick später sprudelte ein ganzer Schub Luftblasen auf. Der Kapitän beugte sich zurück und holte das Tau ein. »Helft mir mal«, rief er den Hunden zu. »Irgendetwas ist schiefgegangen. Ich spüre kein Gewicht mehr.« Unten aber trieb der goldene Mann hilflos über den Meeresboden, ohne Luft in der Lunge, ohnmächtig und dem Ertrinken nahe. Doch alle 3 holten das Tau ein und zogen den goldenen Mann aus der Tiefe. Sie waren viel zu beschäftigt, um auf Annie einzugehen, die ausrief, »Was war das, Kapitän? War das der goldene Mann? Er hat nach mir gegriffen, und dann hat er den Mund weit aufgemacht, und dann war er weg. Was ist passiert, Kapitän? Oh, da ist schon wieder dieser große Fisch. Der Fisch glotzt mich an, Kapitän.« Das Haupt des goldenen Mannes erschien auf der Wasseroberfläche. Einer der Hunde packte ihn beim Haar, der Kapitän griff nach seinem Arm und die 3 schafften es mit vereinten Anstrengungen, den Mann seitlich über Bord zu ziehen. Er plumpste schwerfällig auf, rollte auf den Rücken und lag auf dem Boden des Bootes, ohne zu atmen. Die goldene Farbe seines Gesichtes war blassgelb geworden. Der Kapitän drehte ihn rasch auf den Bauch und begann, auf seinen Brustkorb zu drücken. Doch ehe diese Wiederbelebungsversuche richtig in Gang kamen, schrie Annie abermals auf. »Kapitän, der große Fisch hat meine Augen geschluckt! Kapitän, es ist stockfinster! Kapitän, ich bin im Bauch von diesem Fisch!« Der Kapitän kam, während sich der goldene Mann in einem Zustand des halben Wachseins befand, und bedankte sich für die Hilfe, die jenem fast das Leben gekostet hatte. Er berichtete ihm auch, dass Annies Augen von einem Fisch verschlungen worden waren und dass... Aber der goldene Mann schien noch zu schwach zu sein. Der Kapitän versprach, später wiederzukommen und ihm alles Wissenswerte zu erzählen. An Deck der Ariel herrschte emsige Bewegung, denn jedes Stück Leine an Bord wurde mit Haken und Köder versehen und ins Wasser geworfen, um den Fisch zu fangen, der Annis Augen verschluckt hatte. Und jeder gefangene Fisch wurde auf den größten Lukendeckel geworfen, wo die Katzen die Beute ausnahmen und vorsichtig die Mägen öffneten, um nach Annis Augen zu suchen. Der Kapitän stand daneben, verfolgte diese Arbeit und redete unaufhörlich mit Anni, die er auf dem Arm trug. Die Kombüse hallte vom Lärm der Fischer wieder. Sie holten die Angelschnüre ein, sie schrien nach frischem Köder. Dann kam der dumpfe Aufprall der Fischer auf den Deckplanken, das vergnügte Geschrei der Tiere, die noch nie in ihrem Leben geangelt hatten und nun miteinander wetteiferten, wer den größten Fisch erwischte. Doch das alles konnte den Kapitän nicht aufrichten. Er war in eine Verzweiflung geraten, so düster wie der Magen des Fisches, in dem Annis Augen ruhten. Er blieb einen Augenblick am Tisch stehen, stippte den ausgestreckten Finger in etwas verschüttetes Salz und leckte ihn ab. Die schlimme Schwester schlug mit dem Löffel heftig auf den Topfrand. Salz! Salz, das ist es! Sie wandte sich an die beiden Männer, die sie verständnislos anstarrten. Salz! Oder seid ihr auch zu beschränkt, um das zu begreifen? Wie hält man Rindfleisch und Schinken frisch, damit es nicht verdirbt? Mit Salz, verstanden? Salz konserviert. Es schützt Fleisch vor dem Verderben, kapiert? Und genau das werden wir machen, denn Anni besteht aus Fleisch. Wenn noch nicht jetzt, so doch bald. Und wenn wir sie in Salz packen, dann halten wir sie frisch, so wie sie ist, ohne dass sie uns verdirbt. Dadurch bekommen wir mehr Zeit, um wieder zu ihren Augen zu kommen. Das ist wenigstens mein Vorschlag. Ihr könnt ihn annehmen oder nicht, das ist mir gleichgültig. Ich bin nur daran interessiert, dass dieser goldene Mann so rasch wie möglich wieder auf die Beine kommt, damit er euch zu dem Goldversteck führen kann. Wenn ich meine Hälfte gekriegt habe, dann könnt ihr meinetwegen alle zu den Fischen gehen, mit Augen, Ohren, Zähnen und Fingernägeln. Was ist das? Fragte der Kapitän und deutete auf ein Behältnis. Eine Brotdose, Herr Kapitän, genau das Richtige für eine Puppe zum Schlafen. Finden Sie nicht? Das Salz wurde über Anni glatt gestrichen und die schlimme Schwester legte den Deckel auf die Brotdose. Der Kapitän schaute mit einem Gesicht zu, das zu einer Beerdigung gepasst hätte. Die Tür zur Kabine des goldenen Mannes war offen gelassen worden, damit er die volle Frische des leichten Windes mitbekam. »Ach, kommen Sie herein, Herr Kapitän«, sagte der goldene Mann, winkte mit der Hand und richtete sich noch mehr auf. »Ich hoffe, es geht Ihnen besser«, sagte der Kapitän, zog sich einen Stuhl ans Bett, wobei er die Brotdose in seine Nähe stellte. Der Plan des Kapitäns bestand darin, den goldenen Mann an seiner Ehre zu packen. Denn er befürchtete, dass ihn jemand für eine Meuterei anheuern könnte. Und dann musste man auch an die Heuschrecke denken. Ein Seeräuber ist und bleibt schließlich ein Seeräuber. Der Kapitän befürchtete weiter, dass sich der goldene Mann im Falle eines Kampfes auf die Seite der Piraten schlagen könnte. Denn ein Seeräuber ist und bleibt schließlich ein Seeräuber. An Bord dieses Schiffes droht eine Meuterei, sagte er dann und nahm die Pfeife aus dem Mund. Und dann droht der Überfall von Piraten, die uns in diesem Augenblick vermutlich überall zwischen den Inseln suchen. Wegen der Frage jedoch, die Sie schon gestellt haben, will ich meinen Bericht nicht erst gestern beginnen lassen, auch nicht letzte Woche oder letzten Monat, sondern etwa in der Zeit, als Sie auf die Vulkaninsel kamen. Also vor gut 10 Jahren. Der goldene Mann nickte und lehnte sich zurück. Er nahm die Haltung eines aufmerksamen Zuhörers an. Der Kapitän lächelte. Er fühlte sich plötzlich wie erleichtert. Hier war jemand, dem er in aller Offenheit seine ganze Geschichte erzählen konnte. Sie müssen nämlich wissen, Anni ist meine Schwester. Er deutete mit dem Pfeifenstiel auf die Brotbüchse. Sie ist jetzt in dieser Brotdose, in Salz gepackt. Und sie wird bald wieder lebendig werden, ein wirkliches Mädchen. Und aus diesem Grund müssen wir unbedingt ihre Augen finden. Aber die Geschichte hat vor 10 Jahren begonnen. Er nahm wieder einen tiefen Zug aus seiner Pfeife und fuhr fort. Es war einmal Ein kleines Mädchen, das gerade erst auf die Welt gekommen war, unterbrach ihn der goldene Mann. So beginnt die Geschichte doch, oder? Ja, entgegnete der Kapitän. Natürlich, alle kleinen Mädchen müssen erst einmal geboren werden. So ist das nun. Ihr Vater war ein Schneider, sagte der goldene Mann, und machte ihr eine Matrosenpuppe. Hm, machte der Kapitän. Denn Geschichtenerzähler können es nicht ausstehen, wenn ihnen ihre Überraschungen vorweggenommen werden. Gut geraten und auch wahr. Nun ja, wenn jemand eine Puppe macht, dann muss er ein Schneider sein. Und nachdem er sie fertig hatte, hat er sie tätowiert, fuhr der goldene Mann fort. Der Kapitän nahm die Pfeife aus dem Mund. Also, wie haben Sie denn das erraten können? Das liegt auf der Hand, erwiderte der goldene Mann und zuckte die Schultern. Sie waren schließlich eine Matrosenpuppe und Matrosen sind meistens tätowiert. Außerdem habe ich diese Tätowierung gesehen, als sie ihr Hemd auszogen, um nach Annis Augen zu tauchen. Sehr schön gearbeitet. Ich glaube, ziemlich einmalig auf der Welt. Ob ich sie noch mal betrachten könnte? Der Kapitän schob seinen Ärmel hoch. Ja, sehen Sie, sie zeigt eine Nadel und einen Faden. Sie wurde etwa zu der Zeit gemacht, als Anni auf die Welt kam. Und wie ich leider sagen muss, als Annis Mutter starb. Der goldene Mann berührte die Tätowierung mit dem Zeigefinger, dann zog er ihn wieder zurück und neigte den Kopf. Sie hat auch Anni geheißen, sagte er leise. Mit seinen nächsten Worten stieg Pfeifenrauch aus seinem Mund. Jedenfalls, wir machten uns auf den Weg, denn Annis Vater wollte zur See gehen. Und Anni und ich, Sie dürfen nicht vergessen, damals war ich eine Puppe, lagen in einem Korb. Mit einem Laib Brot, sagte der goldene Mann und blickte auf. Oho, sagte der Kapitän, Sie haben es schon wieder getroffen. Es lag tatsächlich auch ein Laib Brot im Korb. Aber ich glaube, das ist fast selbstverständlich. Ja, aber es sollte Anni nicht zur Nahrung dienen und mir auch nicht. Und unser Vater hat es erst recht nicht gegessen. Nein, das war ein Geschenk. Für die Damen von St. Annen, ergänzte der goldene Mann. Dann saß der Kapitän, die Pfeife fast am Mund, so still und reglos da, als ob er wieder eine Puppe geworden wäre. Er starrte unverwandt den goldenen Mann an, der die Geschichte fortsetzte. Das Meer war nämlich nicht weit entfernt, sagte der goldene Mann und schaute zum Fenster hinaus. Annis Vater ließ den Korb mit einer Nachricht vor St. Annen stehen, die besagte, dass er zurückkehren würde. Weil er aber einen Piraten nicht von einem Achterdeck unterscheiden konnte, stach er mit den Freibeutern in See, auf dem Schiff von Kapitän Kutte. Da er hörte, dass dem Kapitän die Pfeife aus den Fingern polterte, wandte sich der goldene Mann um und blickte in das fassungslose Gesicht des Kapitäns. Als Annis Vater gerade zum Achterdeck hinaufschaute, rief die schlimme Schwester nach Hilfe. Der erste Maat und der goldene Mann fanden sie neben dem Kapitän, seinen Kopf in ihrem Schoß. Die Wunde war tief und die schlimme Schwester hatte einen Streifen von ihrem Unterrock abgerissen. Der Kapitän war bei Bewusstsein, aber als der goldene Mann seine Hand ergriff, konnte er nur mit schwacher Stimme sprechen. Vater, es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas tun kann. Der goldene Mann drückte ihm fest die Hand. Anni, flüsterte der Kapitän, geht es ihr gut? Hier, sagte die schlimme Schwester, zog die Puppe aus ihrem Mantel und schob sie unter die Hand des Kapitäns. Es geht ihr sehr gut, Kapitän. Sie haben die Schlacht gewonnen und Anni lebt. Aber ohne Augen. Es tut mir so leid, Vater. Ich habe sie so gut behütet, wie ich konnte. Seine Augen verschleierten sich einen Augenblick und sein Kopf sank der schlimmen Schwester schwer in die Arme. Du hast es gut gemacht, mein Sohn. Ich hätte nichts anderes tun können. Über dem Schlachtfeld an Bord der Ariel zog ein großer weißer Albatros ohne einen einzigen Flügelschlag seine Kreise, zog sie immer enger und ließ sich immer tiefer herab.